In Zukunft werden wir hier aus der ärztlichen Jugend, die uns vom NS-Studentenbund und damit der Partei fachlich und weltanschaulich am besten qualifizierten, also die Auslese der jungen deutschen Ärzteschaft, gleich nach ihrem Staatsexamen in 6-wöchentlichen Kursen als Führernachwuchs für uns und damit auch für die Partei und den nationalsozialistischen Staat heranbilden. Wir wissen, dass all die Arbeit der vergangenen 15 Jahre umsonst ist, wenn es uns nicht gelingt, unsere Ideenwelt auf die kommenden Geschlechter weiter zu verpflanzen und die Jugend zu noch fanatischeren Kämpfern für unsere Idee zu erziehen, als wir es selber sind. Soweit es möglich ist, werden wir außerdem hier auch anderen im Amt für Volksgesundheit tätigen Ärzten, aber auch Angehörigen der sonstigen akademischen und nicht akademischen im Volksgesundheitsdienst tätigen Berufen Gelegenheit zur Schulung geben. Wir nationalsozialistischen Ärzte wollen die Vorkämpfer sein für neue biologische Grundsätze in Medizin und Naturwissenschaft, die auf das Engste verwurzelt sind mit Blut und Boden unseres Volkes und Vaterlandes.